aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. pants under your vest. Test your fitness, special request to my love and your rest. Impressed, I watch the rhythm slide right up your chest. I watch the rhythm slide right up your dress. I watch the rhythm slide right up your dress. We'll be right back. Sunshine Live. Live at Mayday. Mayday. We'll be right back. Mayday Live Mix on Sunshine Life. Sunshine Life. den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. We'll be right back. We'll be right back. Sascha Live für euch live auf der Mayday 2010 und momentan für euch noch Armin van Buuren am Start und hier geht's gleich rund mit den Members of Mayday Live und ihr merkt es gerade an meiner Stimme, dass ich mich etwas beeile beim Sprechen, denn hier wird gleich eine richtige Pyrotechnik losgehen und das passiert genau bei unserem Übertragungsstand hier bei Sunshine Live und die Pyrotechniker haben uns nahegelegt, wir sollten uns nur vielleicht ein paar Meter entfernen, das heißt, wir klinken uns wieder ganz schnell aus. Ihr hört ja hier gleich, was hier live passiert. Die Members of Mayday und dann gibt's Westbam. Ich habe übrigens sehr coole Interviews auch schon parat mit Lützenkirchner und Tom Nobi. Also freut euch drauf. Sunshine Live für euch live auf der Mayday 2010. You make my day. Mayday 2010 auf Sunshine Live. Sunshine Life. Sunshine.